1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Mann, Leute, wie schnell immer so ein Tag vergeht und wir sind dann schon wieder da und dann ist es schon wieder 1 Uhr Nacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, der kann jetzt anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de und wenn ihr mailt, in die Mail eure Telefonnummer auch mit reinschreiben. Der erste Anrufer heute Nacht ist Dennis und Dennis ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Dennis. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich über einen Zeitraum von 2,5 Jahren jetzt ein Doppelleben geführt habe. Ja, was war denn das für ein Doppelleben? Also ich hatte zwei Freundinnen. Mit der einen habe ich zusammen gewohnt in der WG und mit der anderen war ich in der gleichen Klasse und und habe eben beide mehr oder weniger gemeinsam gehabt. Über 2,5 Jahre? Über 2,5 Jahre, ja. Also war das zwei Beziehungen quasi? Zwei voneinander selbstständige, autonome Beziehungen, ja. Stelle ich mir sehr schwierig vor, wie man das im Alltagsleben hinbekommt. Vor allen Dingen, wenn du mit der einen Beziehung zusammen lebst. Ja. Wie hast du das gemacht? Also die wussten nicht zueinander, gehe ich von aus. Nicht, ne? Voneinander, ja. Nee. Ja. Also das hat sich dann jetzt im Nachhinein festgestellt, dass ich eben auch ein kleines Problem habe, eben mit Lügen. Dass ich eben ein exzellenter Lügner bin. Mhm. Und hab, ich würde es halt ein großes Problem nennen, aber egal, dazu später. Ja, ja, also das ist auch ein großes Problem. Also ich hab die beiden eben mehr oder weniger dann immer belogen. Also die eine habe ich dann immer belogen, dass sie eben nicht mit zu mir nach Hause kommen kann, unter Vorwänden wie, dass meine Wohnung nicht aufgeräumt ist etc. Und der anderen habe ich dann eben, wenn ich dann... Und das hat die 2,5 Jahre geglaubt? Das hat die 2,5 Jahre geglaubt, ja. Ist ja irre. Aber da sind die Mädels auch immer ein bisschen seltsam, dass sie das dann glauben und mitmachen. Oder du verkaufst das so brillant. Ja. So, der einen hast du gesagt, sie kann nicht mehr nach Hause, weil die Wohnung nicht aufgeräumt ist. Und Der anderen hast du gesagt, wenn du irgendwo hingegangen bist, wohin bist du gegangen? Zu einem Kumpel oder ich habe ja, also es war so, dass ich in einer Stadt gewohnt habe, wo von meinem Heimatort circa 80 Kilometer weit weg war. Mhm. Sodass ich dann eben auch mal sagen konnte, ich fahre übers Wochenende nach Hause und bin eben nicht da und ja. Aber 2,5 Jahre, da macht man ja auch mal einen Urlaub mit der Freundin. Ja, habe ich mit beiden gemacht. Du hast mit beiden Urlaub gemacht hast der einen dann erzählt, wenn du mit der anderen weg warst, dass du? Dass ich, ich komme ja selber nicht aus Deutschland, ich bin gebürtig aus der Türkei. Ja. Und mir ist immer wieder eine Lüge eingefallen. Also zum Beispiel habe ich gesagt, ich gehe meine Verwandten besuchen oder... Ach so, das wäre natürlich praktisch dann mit der Türkei im Hintergrund, ne? Da konntest du immer irgendwas vorschieben. Ja, genau. Jetzt hast du mir das in der Vergangenheit erzählt. Du hattest zwei Doppelleben. Ja, genau. Du hattest ein Doppelleben mit zwei Frauen. Ja, genau. Das Ganze ist aufgeflogen. Ja. Wann und wie und warum? Das war vor circa 8 Wochen. Mhm. Da gibt es dieses tolle Programm Skype. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich kenne das. Ja, ja. Das ist ja, genau. so ein Kommunikationsprogramm im Internet. Ja, richtig, genau. Ja. Und dadurch habe ich mit der anderen immer kommuniziert. Also ich muss sagen, ich habe... ihre Beziehung ja in der gleichen Stadt mit beiden gehabt. Mhm, ja. Und mit der, wo ich dann in der gleichen Klasse war, bin ich dann gemeinsam in eine Stadt gezogen, in eine gemeinsame Wohnung, um eben in dieser Stadt zu studieren und habe dann Kontakt zu der anderen über Skype gehalten, weil gut, als Student hat man jetzt auch nicht unbedingt das Skype, dann immer täglich miteinander über das normale Telefon telefonieren und über Skype geht es kostengünstiger. Und die hat dann, da haben wir uns auch geschrieben. Mhm. Und dann bin ich eines Tages zur Uni und habe dann meine Vorlesung gehört und hat die andere angerufen und gesagt, ich soll bitte sofort nach Hause kommen. Und habe dann eben dieses Skype geöffnet gehabt und hat nicht nur die Gespräche, sondern auch die Chatprotokolle gelesen. Und damit war die ganze Sache dann klar. Oh, war ja. Und wie hat die reagiert? Oh, unschön. Also sie hat zuerst die halbe Wohnung demoliert. Ja. Hat mich angeschrien und hat natürlich geweint und... Ja. Wurde denn aus den Protokollen klar, dass das schon so lange geht? Nee, da noch nicht. Das noch nicht. Sie hat dich wahrscheinlich dann gefragt, wie lange es schon gelaufen ist. Richtig, genau. Und dann habe ich wieder gelogen. Ja, klar. Und habe ihm gesagt, ja, das soll jetzt nicht so aufbauschen, dass sie das eben überbewertet. Und dann hat sie das mir nicht geglaubt. Mhm. Sie ist dann zu einem gemeinsamen guten Freund von uns nach Köln gefahren. Mhm. Und ich bin wieder zurück ins, also ich komme aus dem Allgäu, bin nach ins Allgäu gefahren, mhm, zu meinem besten Freund. Und naja, und dann hat sie mich nachts angerufen. Es war morgens um eins, ich war total betrunken. Und dann hat sie eben gesagt, ja, dass sie mich hasst und dass sie mich nie wieder sehen will. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin morgens um eins nach Köln gefahren. Mhm. War dann morgens um vier da, aber da wollte sie mich dann nicht sehen. Und am nächsten Tag kam sie dann eben. Und hast du es dann, wie ist es denn dann endgültig rausgekommen? Hast du es dann doch gesagt? Ja, und zwar ist mir dann eben aufgefallen, dass ich dieses Problem mit dem Lügen schon länger habe. Das ist mir auch schlagartig klar geworden, dass das eben nicht nur ein kleines, wie du es gesagt hast, es ist nicht nur ein kleines, sondern einfach ein großes Problem ist. Ja. Und ist dann wieder zurückgekommen von Köln zu mir her und dann hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein komplettes Leben mir gerade aus den Händen entgleitet. Mach's mal nicht so ausführlich, du hast ihr dann die Wahrheit gesagt. Ich habe ihr dann die Wahrheit gesagt, die komplette Wahrheit. Da war für sie wahrscheinlich die Welt komplett zusammengebrochen. Ja, nicht nur das, sondern ich habe ihr dann auch die Wahrheit eben über mein gesamtes Leben gesagt, dass ich eben diese Lügen eben nicht nur seit diesen zweieinhalb Jahren mache oder dass ich nicht seit zweieinhalb Jahren lüge, sondern eigentlich mein ganzes Leben schon verdenken kann. So, jetzt haben wir bisher nur von der einen Frau gesprochen. Die andere, wie hat die es denn erfahren? Ich habe sie gesagt. Du hast sie gesagt. Ich wollte nicht, dass sie das irgendwie über die andere Freundin erfährt. Verstehe. Beide Frauen haben dich jetzt verlassen. Ja, die eine eben noch nicht. Also mit der, wo ich zusammen gewohnt habe, die ist dann noch bei mir geblieben. Und hat dann einfach erkannt, dass ich auch ein tiefes psychisches Problem habe, weil ich einfach, also das ist ja nicht nur ein Bereich meines Lebens, diese zwei Beziehungen, sondern ich hab noch viel mehrere Facetten. Ich habe mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen auch so Lügengebäude aufgebaut hast. Richtig, genau. Also aber Dennis, was hat denn den Schalter umgelegt, dass du jetzt mit 26, wenn du das schon dein ganzes Leben gemacht hast, mit der Lügerei, dass du plötzlich so eine Einsicht bekommen hast, ich muss irgendwie etwas verändern oder ich muss zumindest da mich ehrlicher verhalten? Die Konfrontation mit meinem gesamten Leben. Also sie hat dann, sie ist dann zurückgekommen und hat dann gesagt, wir reden jetzt Tacheles, du setzt dich jetzt hin und erzählst mir, was du bisher in deinem Leben gemacht hast. Mhm. Was war davon gelogen und was war davon wahr? Und ich habe dann, ich führe seit ich 10 Jahre alt bin ein Tagebuch. Mhm. Ich habe dann das Tagebuch gegeben und sie hat sich durchgelesen und war dann geschockt. Was war denn jetzt neben der Beziehung, die du ja verlogen eingefädelt hast und geführt hast, was war noch deine größte Lüge, die du so mit dir herumgetragen hast? Das war eigentlich nicht eine große Lüge, das waren viele tausend Kleinigkeiten. Lauter Kleinigkeiten, mhm, die sich aber im Endeffekt dann, also es war so, dass ich eben als Sohn türkischer Einwanderer es im recht katholisch geprägten Allgäu nicht ganz einfach hatte. Kann ich mir vorstellen. Und ja. Ich war dann auch auf einer mehr oder weniger Klosterschule und ich habe dann angefangen, diese rechtsradikalen Sprüche, mit denen ich dann konfrontiert wurde, einfach zu übernehmen und in einer selbstreflektierten Selbstironie da einfach angefangen habe, mich selber lustig zu machen. Mhm. Das hat mir zwar wehgetan, aber das Leben wurde dadurch einfacher. Und als ich das eben erkannt habe, habe ich eben angefangen, die Leute eben anzulügen. Und, ja, das ist ganz, und ich meine, so, jetzt ist das ganze Gebäude zusammengebrochen. Was für eine Konsequenz ziehst du jetzt aus den Geschehnissen für dich, wenn du jetzt in die Zukunft schaust? Ich weiß es nicht. Also ich habe, wie gesagt, es ist 6 Wochen her. Ich bin auch mittlerweile in psychologischer Betreuung bei einem Psychotherapeuten, der mir allerdings nicht so arg viel weiterhelfen kann, weil hier in der Gegend, der ich wohne, die Leute sehr große psychische Probleme haben und die Wartezeiten 3 bis 4 Monate betragen, bis man überhaupt mal einen Therapieplatz bekommt. Mhm. Achso, aber das, so stufst du das bei dir schon ein, dass das nicht einfach nur eine dämliche Schwäche ist oder eine Hinterlistigkeit ist, sondern ein schwerwiegenderes Problem dahinter steckt? Das ist ein schwerwiegendes. Also ich habe mich jetzt mal auch mit mir selber auseinander. Ich meine, ich habe ja das Problem, dass ich im Augenblick alleine in der Wohnung bin. Mhm. In der Wohnung, in der wir gemeinsam gewohnt haben. Mhm. Und das heißt, ich werde täglich mit ihr konfrontiert, weil natürlich überall Sachen von ihr dastehen und muss mir dann noch Gedanken machen. Und von daher ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass mein Leben, so wie ich es bisher geführt habe, völlig aus den Fugen geraten ist. Aber was doch schon mal ein guter Ansatz ist, finde ich. Also schon, manchmal muss etwas zusammenbrechen, um einen Neuanfang zu machen. Das ist richtig. Ja, und der Zusammenbruch, den hast du nur hinter dir oder den bist du mittendrin. Ich bin gerade mittendrin. Du bist mittendrin, ja, okay. Und du hast zumindest die eigene Initiative schon mal da gefasst, dich in therapeutische Behandlung zu begeben. Das ist doch schon mal positiv in all dem Ganzen. Richtig, genau. Aber ich habe eigentlich vor, die Therapie wieder abzubrechen. So, da würde ich gerne aber noch dich beraten lassen von meiner Psychologin. Okay. Also, die hat das Gespräch jetzt mitgehört. Vielleicht kann sie dir gerade auf deine Problematik bezogen auch einen Ratschlag geben, was für eine Art von Therapie für dich interessant wäre. Okay, aber ich würde noch gern was sagen. Bitte. Ich habe festgestellt, wo ich mich jetzt auch in den letzten Tagen auch mit den Medien auseinandergesetzt habe, weil ich ja die ganze Zeit nur fernsehe und sonst nichts anderes mache, ist mir eben auch aufgefallen, dass diese Einstellung von mir auch teilweise durch die Medien geprägt wird, weil diese Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit als einziger strebenswertes Da hast du wirklich recht. Und ich finde es so dermaßen schade, dass man im Fernsehen nichts Ehrliches mehr sieht, sondern einfach nur noch reine Facetten. Das wollte ich noch loswerden. Ja, oder man sieht das Ehrliche, das relativ Ehrliche, und man ist entsetzt. Ja, genau. Wenn wir zum Beispiel jeden Abend um 21:15 RTL einschalten. So sieht's aus. Ne? Das ist ja grauenhaft, was sich da für menschliche Abgründe auch auftun. Aber da hast du recht, es geht natürlich immer darum, sich selbst darzustellen, sich für sich selbst das Beste rauszuholen und zu tricksen und dieses und jenes zu machen. Genau. Und so wird das natürlich auch dann auch nach außen getragen. Dennis, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich hoffe, dass wir dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Wäre ja gut. Okay. Alles Gute. Vielen Dank, ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Was habe ich heute mitgelitten? Ich hatte quasi selbst die Rückenschmerzen von Julia Siegel, wie sie im Krankenwagen lag, und man spürte, es zog einen überall durch den Rücken, und man hatte wirklich Mitgefühl, dass die arme Frau nun endlich medizinisch versorgt wird. So, hier ist Uwe. Uwe ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Uwe, schön, dass du da bist. Erstmal Chapeau für die Mannschaft, die dahinter dir arbeitet. Das gebe ich gerne weiter. Die Jungs und Mädels haben es auch gehört. Das ist sehr nett von dir. Gut. So, zu dir. Ja. Um was geht's? Ja, ich habe, als ich angerufen habe, gesagt, ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen Trauma. Obwohl das ein Trauma ist, was inzwischen über 21 Jahre geht. Mhm. Erzähle mal so in Stellung mein Leben. Ja. Ich habe also im guten Elternhaus aufgewachsen, habe meine Freundin kennengelernt, der war so 16,5, ich war 17. Mhm. Wir haben in 21 Jahren geheiratet. Und das war 1974, und 3 Jahre später hatten wir einen Babywunsch. Die erste Schwangerschaft ist leider nicht geklappt, erst im dritten Monat das Kind verloren. Danach hat sie mir einen wunderschönen Sohn geschenkt. Mhm. Und alles war top, ganz normal aufgewachsen, mit 6 Jahren eingeschult worden. Und im zweiten Jahr der Schule fing er plötzlich an zu zittern. Er konnte nicht mehr richtig schreiben. Mhm. So, keiner wusste was. Wir sind von Arzt zu Arzt zu Arzt gefahren. Das ging von verhaltensgestört bis sonst wo. Bis er zusammengeklappt ist, und es wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Oh Gott. Ein Hirntumor, der in Stammhirn gewachsen war. Mhm. Dann ist er 1984... operiert worden. Da war er wie alt? 7. 7. So. Und dann hat der Professor uns gesagt, wir konnten nur ca. 85% des Tumors entfernen. Mhm. Dann haben wir wie auf dem Vulkan gelebt, weil man uns gesagt hat, wir sind alle 6 Monate zum CT gefahren und so weiter. Ja. Und dann hat man uns immer gesagt, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und dann, ich war Gott sei Dank zu Hause, weil wir haben ihn auch schon mal, der war knapp 11 Jahre alt, mhm, auch schon mal 2 Stunden alleine gelassen. Mhm. Und dann, ich war Gott sei Dank zu Hause, ist er zusammengeklappt, noch mit dem Helikopter, sonst wäre er an dem Tag schon ins Klinikum geflogen und wurde nur noch künstlich beatmet, ist nicht mehr zu sich gekommen und ist dann verstorben. Nach wie langer Zeit? Er war knapp 11. Also erst drei Wochen hat er noch im Koma gelegen, in der Beatmungsmaschine. Und dann ist er gestorben. Mhm. Das war dann so vor ungefähr 21 Jahren. Das war am 17. September 88. Mhm. Und das ist das ganz entscheidende Ereignis deines Lebens, über das du das nicht... Das hat alles durcheinander gewirbelt. Ich war bis da auch beruflich sehr erfolgreich. Wir haben ein Reihenhaus gemietet. Ich hatte eine wunderhübsche Frau an meiner Seite. Mhm. Das hat mit meiner Ex-Frau jetzt überhaupt nichts zu tun. Aber ich hatte keine finanziellen Probleme, und wir haben uns aber bei dem Moment, es gibt ja auch die Statistik, dass also verwaiste Eltern eine wesentlich höhere Scheidungsrate haben. Mhm. Als das heißt, eure Ehe ist dann auch kaputt gegangen? Nee, die ist nicht kaputt gegangen. Wir haben uns als, meine Ex wurde dann 40 und wir haben uns dann getrennt, aber in Frieden. Ja, ja. Ist also heute auch kein Problem, sie ist inzwischen wieder verheiratet, ja. Was mich sehr freut, weil ich diese Frau immer noch liebe. Ja. Wie ist es denn bei dir denn beruflich weitergegangen? Bergauf und bergab. Ich habe also zwischendurch dann immer wieder einen guten Job gehabt, wo ich gut verdient habe. Mhm. Und dann ging es aber immer wieder so, und in seit 5 Jahren habe ich gar keinen Job mehr. Gab es denn immer wieder zwischendurch auch seelische, psychische Zusammenbrüche? Ich will nicht sagen Zusammenbrüche, aber es gibt keine 2 Tage, dass ich nicht abends sitze und dann gehen mir Gedanken durch den Kopf. An dem Tag zum Beispiel, als er verstorben ist, wo ich meine Freunde anrufen musste, mhm, und denen das sage. Was der Glück, glaube ich, was ich immer mein Glück war, ich habe immer, Entschuldigung, in meinem Leben gute Freunde gehabt. Mhm. Mhm. Die hatte ich immer. Habe ich auch heute noch. Ich merke, wie du das gerade erzählst, wie sehr dir das nach 21 Jahren noch ans Herz geht. Ja, wäre ich auch nicht mit fertig. Mhm. Ja, du hast es gerade richtig gesagt am Anfang. Ein Arzt, ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, das sind Langzeit-Nachwirkungen eines traumatischen Erlebnisses. Ja. Du hast keine Beziehung mehr geführt seitdem? Ja, also ich lebe nicht wie ein Mönch, aber ich habe keine Langzeitbeziehung mehr geführt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, hast du dich mal verlieben können in eine Frau? Ja, für 3-4 Monate. Ich frage es deshalb, ich möchte gerne wissen, ob es zumindest Phasen gab, wo du auch nochmal in einem guten, vielleicht sogar in einem euphorischen Gefühl warst. Ja, nicht. Doch, hat es auch gegeben, aber... Aber letztendlich hing der Schatten immer der Vergangenheit sehr stark über dir. Vielleicht, wenn ich eine Frau kennenlerne, belaste ich die da auch sofort mit, wenn ich da anfange von zu erzählen, verstehst du? Wie ist das denn bei deiner Frau, also der Ex-Frau, der Mutter, ja, des Kindes? Hat sie das in einer anderen Art und Weise verarbeitet? Es gibt ja Menschen, die können solche Situationen verdrängen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als die erste Schwangerschaft abgebrochen werden musste, beziehungsweise nicht abgebrochen werden musste, sondern sie hat das Kind verloren, dass sie das sofort verdrängt hat und hat gesagt, gar kein Problem, wir müssen jetzt so und so viele Monate warten und dann, zack, starten wir die Geschichte neu. Also sie hat das total verdrängt. Und so meinst du, ist es auch mit in diesem Fall? Nein, es wäre übertrieben gesagt, natürlich. Aber ihr geht es nicht so schlecht nach wie vor, wie es dir schlecht geht? Nein. Wie gesagt, ich bin glücklich darüber, dass sie wieder verheiratet ist, dass es ihr sehr gut geht. Mhm. Sie übt den Beruf der Krankenschwester aus und zwar mit Herzblut. Hat sie wieder ein Kind bekommen? Nein. Nein. Hast du noch ein anderes Kind? Nein. Nein. Uwe, wenn das über einen so langen Zeitraum andauert und dein Leben so zerstört, finde ich, dass man etwas unternehmen muss. Ja, da denke ich auch drüber nach. Nur ich bin auch zum Beispiel... Weißt du, ich lasse mich noch eben kurz sagen, was ich sagen wollte. Dass das natürlich ein unvorstellbares Unglück ist, wenn ein Kind stirbt. Darüber müssen wir nicht sprechen. Mhm. Und dass das auch für einen Elternteil wahrscheinlich die größte Katastrophe des Lebens darstellt. Dennoch ist es natürlich ganz, ganz schlimm, wenn nachdem dieses Leben schon vergangen war, das Leben deines Sohnes, dass dein Leben sich eigentlich auch zerstört. Und das darf eigentlich nicht sein. Nee, es zerstört sich nicht nur. Ja, aber es zerstört sich nicht, aber es ist, du hast es sehr schwer. Du hast es sehr, sehr schwer. Nein, es kann keiner verstehen, dass du nach 21 Jahren da zu Hause sitzt und dann kommen dir plötzlich Bilder in den Kopf, die 20 Jahre alt sind. Aber ich muss sagen, das waren natürlich die 11 schönen Jahre, die schönsten Jahre meines Lebens. Ja. Nein, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann, auch wenn du alleine dann zu Hause bist, dass du auch oft, auch nach 21 Jahren noch weinst. Ja. Ja. Du hast noch nie psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Wie gesagt, wir waren einmal, 2-3 Mal zu diesen Sitzungen mit diesen verwaisten Eltern. Das war totaler Käse, sage ich jetzt mal, weil der Psychologe hat, da saßen wir mit 5-6 Ehepaaren Und er hat uns im Prinzip alleine gelassen. Er hat also ein paar Sprüche gemacht und wir sollten dann untereinander Gedanken austauschen. Mhm. Und das Ergebnis war, dass wir im Prinzip die Gedanken von den anderen 5 Ehepaaren auch noch mit auf unsere Schultern geladen haben. Also in diesem Fall würde ich dann auch wirklich eher dazu raten, dass du gezielt zu einem Therapeuten gehst und von dem du alleine betreut wirst. Hab ich auch versucht. Nur die kriegen das auch nicht gerafft, weil du da eben mit einem Problem hinkommst, da können die nichts mit anfangen. Nee, das glaube ich nicht. Nein. Hm. Das ist ein Problem, mit dem sie natürlich sehr, sehr oft konfrontiert werden. Die Probleme des Trauerns und des Verlustes, des Leidens. Ich habe eher die Vermutung, dass du noch nicht an die richtige Person und an die richtige Therapieform geraten bist. Ja, deswegen habe ich euch vielleicht heute Abend noch angerufen. Wenn du vielleicht könnt ihr mir eine Adresse an die Hand geben. Sehr gerne, Uwe. Wenn du das selbst ja schon so von der Eigendiagnose sagst, das ist ein Trauma, das mich jetzt 21 Jahre begleitet hat. Es ist ja nicht mal normal. Trauern kann man, aber irgendwann muss man die Trauer mal abschließen. Ja, so sehe ich es auch. Bei allem großen Respekt vor der Trauer, die bei jedem Menschen unterschiedlich lange anhält. Mhm. Aber das ist zu viel. Und ich mache mir Sorgen um dich und dein Leben, deine Zukunft. Mhm. Wir werden dich anrufen und du wirst von meiner Psychologin eine Beratung kriegen bezüglich Therapieformen und Therapeut und was für dich gut wäre. Geh es an, mach es. Mach es für dich und mach es für deinen verstorbenen Sohn. Mhm. Okay. Dein verstorbener Sohn würde es wollen. Ich denke auch, ja. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Natürlich. Natürlich würde er nicht wollen, dass der Vater 21 Jahre so traurig ist. Nein. Okay, danke. Lieber Uwe, du legst auf und wir melden uns. Das heißt, Sabine ruft dich gleich nochmal an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. So, jetzt haben wir hier ein Pärchen. Aber ein altersmäßig unterschiedliches Pärchen, nämlich die Melanie. Hallo Melanie. Ja, hallo Jürgen. Die Melanie ist 38. Ja, und dann ist noch mein Sohn, der Maurice, dabei. Und der Maurice ist 13. Genau. Das ist dein Sohnemann. Ja, und das ist auch das Problem. Na, dann bin ich mal gespannt. Legen wir los. Also. Kann ich gleichzeitig mit euch beiden reden oder musst du den Hörer... Nee, den muss ich dann weitergeben. Okay, Weil er sitzt jetzt im Wohnzimmer und verfolgt via Fernseher... die Sendung, was du sagst und was ich sage. Verstehe. Hallo Maurice, erstmal. Und ich bin jetzt hier in der Küche. Alles klar. So, also Maurice meint seit einiger Zeit, er müsste eigentlich nicht mehr darauf hören, was ich ihm sage. Mhm. Das heißt also, wenn ich ihm sage, er muss um 20 Uhr zu Hause sein, dann ist das okay für ihn, wenn er um 10 nach 8 kommt. Mhm. Da kommt dann kein Wort der Entschuldigung, wo ich dann erstmal drauf warte. Mhm. Nichts dergleichen. Mhm. Und gestern hat er sich also den absoluten Hammer gebracht. Da kam er dann, er sollte um 8 Uhr zu Hause sein und er kam um 9:45. Oh, das ist natürlich heftig, heftig überzogen. Finde ich nämlich auch. Wo war denn der Herr Maurice so lange? Ja, also ich habe ihn dann schon 5 Minuten lang auf der Straße lachen gehört und habe gedacht, ja, das hört sich also nicht so ganz normal an. Vielleicht, dass er was getrunken hat oder was, ja? Ja, und er kam dann Friede, Freude, Eierkuchen strahlend hier an, als wenn gar nichts wäre, guckte mich an, dann als er reinkam mit anderen Worten, was willst du denn von mir? Was war denn auf der Straße? War er mit seinen Freunden da noch? Ja, mit einem Freund. Mit einem Freund, ja. Und das ist also, wir sind im Oktober umgezogen und seitdem hat Maurice also, ist er so abgedriftet, der hat dadurch schlechten Umgang bekommen und wenn ich da gegen seine Kumpels was sage, also die sind heilig und ich bin die Böse, ich will denen ja nur was und also da sind schon mehrere Sachen vorgefallen, dann haben sie fremdes Eigentum kaputt gemacht, haben gestohlen und solche Sachen und ich bin also konsequent gegen diesen Umgang. Mhm. Bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Ja. Maurice ist das mittlere Kind und da gibt es noch eine Schwester, die ist 16. Und dann gibt es noch eine Schwester, die ist 12. Und die sind eigentlich so ganz passabel. Und ihr wohnt alle zusammen? Wir wohnen alle zusammen. Mhm. Und Maurice ist? Maurice ist also... Ist Schüler, klar. Welcher Klasse ist er? Der ist in der siebten Klasse von der Hauptschule. Verstehe. Mhm. Schule musste auch schon wechseln, weil die Lehrerin hatte was gegen ihn. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, ich sage, also an jeder Schule gibt es so eine Frau, so und so. Mhm. Ich sage, es kann nicht immer der Lehrer schuld sein. Ich sage, vielleicht solltest du mal die Fehler bei dir suchen. Mhm. Aber er hat überhaupt keine Fehler. Ja, und jetzt meint er heute so, weil ich ihn hier also heute absolut nicht rausgelassen habe. Ich habe mich also auch heute im Internet schlau gemacht und geguckt wegen Umgang und so. Ich möchte also nicht, dass er mit diesen Leuten zusammen ist. Und er ist jetzt der Meinung, er möchte deshalb hier ausziehen. Aha, wo will er denn hin? Ja, er möchte zum Jugendamt. Da wäre er schon längst gewesen, wenn er wüsste, wo das wäre. Also er will in ein Heim irgendwie? Ja, sowas. Er denkt, da hat er nur Rechte. Da gibt's gar nichts, weil dann mosert er auch mal rum, wenn er mit dem Hund raus muss oder wenn er mal einkaufen geht. Er müsste hier alles machen. Also er hat seiner Meinung nach hier nur Rechte. Pflichten hab nur ich. Jetzt hast du richtig geschimpft und mal richtig die Luft rausgelassen gegen den Sohn. Jetzt möchtest du ihn haben. Jetzt würde ich gerne den Maurice sprechen, wenn das möglich wäre. Ja, jetzt muss er mal vom Wohnzimmer hierher düsen, zu dir, zum Telefon. Den gebe ich dir jetzt. Und er hat auch Bock, mit mir zu reden. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Okay, ich gebe ihn dir. Ja. Ja, hallo Domian. Hallo Maurice. Schön, dass du hier bei mir bist. Ja. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt habe ich gerade alles gehört, was deine Mutter mir erzählt hat. Und du hast ja mitgehört. Ja. Jetzt hätte ich gerne mal deine Sichtweise gehört. Fangen wir mal mit dem Zu-spät-Kommen an. Also ihr habt eine Vereinbarung, du sollst um 8 Uhr zu Hause sein. Richtig. So, wenn du dann um 10 erst kommst, warum? Ja, manchmal verspäte ich mich so. Ja, 10 ist aber eine ganze... Gegen 10 Minuten wäre vielleicht nichts einzuwenden, aber 2 Stunden ist natürlich eine Menge. Ich war im Jugendzentrum. Meine Mutter weiß, dass ich auch im Jugendzentrum bin. Und ich sage dann immer, das geht bis 21 Uhr, aber sie weiß ja nicht, dass ich bis 21 Uhr da bleibe. Aber ihr hattet vereinbart, um 8 bist du zu Hause. Richtig. Dann musst du auch um 8 zu Hause sein. Ja. Weißt du, wo das Problem liegt? Das Problem liegt einfach, dass du dich auf deine Mutter verlassen musst. Die kocht für dich, die putzt für dich, die schmeißt den Haushalt. Und die Mutter muss sich auch auf dich verlassen können. Das muss man als Sohn, als Freund, überhaupt muss man das, dass man sich gegenseitig aufeinander verlässt. Die macht sich natürlich Sorgen um dich, Mensch. Ja. Was geht dir denn bei deiner Mutter so richtig auf den Senkel? Ja, so wenn sie was gegen meinen Freund hat. Die machen eigentlich gar nichts. Okay, wir bauen ein bisschen Scheiß, aber sie sagt immer, die sind schuld. Die hat mir gerade... Ein bei meinem Freund, ja, ist die Mutter weg. Da sagt sie, ja, der Junge wegen dem, guck mal, der will ich nur mitziehen, dass er ins Heim kommt und so. Habt ihr da schon krumme Dinger gedreht? Hat sie gerade so angedeutet? Ja, haben wir schon. Ja, warum? Ja, so ein Kollege noch von uns, der zieht uns mal mit, so wenn er sagt, komm, lass mal eine Scheibe einwerfen, dann überredet er uns irgendwie. Wie findest du das denn? Ja, ich finde das nicht gut. Ja, da musst du deinen Willen auch durchsetzen. Weißt du, das ist nicht cool, das ist ziemlich bescheuert, das zu machen. Weil du dir selbst damit schadest. Wenn du bis bald 14, wenn du vorbestraft bist oder in eine Jugendstrafe bekommst, kannst du dein Leben in der Tüte rauchen. Ja. Und da zeigt sich der richtige Kerl, wenn man auch Nein sagen kann. Wenn du der Auffassung bist, das ist nicht in Ordnung, dann mach es auch nicht. Dann setz dich durch. Ja. Und wenn die sagen, du bist ein Feigling, dann sagst du, ihr seid Feiglinge, weil ihr sowas macht. Ehrlich, das musst du allein für dich tun. Du wirst doch mal ein gutes Leben führen irgendwann später. Das stimmt. Was hast du denn für Träume? Was willst du mal machen, beruflich? Maler und Lackierer will ich werden. So, kannst du alles abschminken, wenn du im Knast sitzt oder wenn du eine Strafe kriegst vorher. Kriegst du keine Lehrstelle. Ja. Und jetzt bist du in so einem Alter, wo du das selbst alles bestimmen kannst, wo es hingeht. Du kannst mit deinen Kollegen rausgehen und alles möglich machen. Haben alle gemacht, habe ich auch gemacht. Aber mach nichts Kriminelles. So, jetzt erzähl mir mal was mit dem Heim. Du willst lieber ins Heim, als denn bei deiner Mutter bleiben? Ja, also immer wenn ich nach Hause komme, dann kriege ich sofort Anschiss. Und seit mein Stiefvater da ist, da früher durfte ich immer alles. Ich durfte überall schlafen, beim Kollegen. Seit der da ist, da darf ich jetzt noch fast bis 7, 8 Uhr raus. Früher durfte ich das immer länger. Da wohnt auch noch ein Stiefvater in der Wohnung? Ja. Ach so, das hat mir deine Mutter gerade gar nicht erzählt. Ja, der wohnt auch bei uns. Und mit dem kommst du nicht so klar? Nee, mit dem komme ich auch nicht so richtig klar. Seit wann wohnt er denn da? Wie bitte? Seit wann wohnt er bei euch? weiß ich nicht. Eine Weile schon. Halbes Jahr. Halbes Jahr. Mhm. Ja. Mhm. Also Maurice, weißt du, im Heim ist das auch nicht so, das Zuckerschlecken. Ja. Da ist es wahrscheinlich eine Nummer strenger als bei euch zu Hause. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn ihr beide euch irgendwie in der Mitte treffen würdet. Und wenn du sagst, weißt du, das Klügste ist einfach, wenn ihr euch an Abmachungen haltet. Dann hast du da auch die Ruhe von deiner Mutter. Dann redet, ja. Dann beschimpft die dich. Nee, wenn du sagst, okay, ich komme um, ein Mann, ein Wort. Ich komme um 8 nach Hause und bist um 8 da. Ja. Andererseits kann ich ein bisschen die Sorge deiner Mutter natürlich auch verstehen, wenn sie sagt, da sind so Jungs, die ziehen den Maurice irgendwie mit in die Gosse. Da ja. Darf nicht passieren. Ich kann dich verstehen, dass du natürlich auch deine Kumpels haben möchtest, so wie du sie gerne willst. Ja. Also muss sie dir auch ein bisschen Vertrauen schenken. Das werde ich ihr gleich mal sagen. Okay. Ne? Also, pass mal auf. Ich finde, dass du ein ziemlich pfiffiger Kerl bist für deine 13 Jahre. Ich finde dich nett. Muss ich, sage ich dir einfach mal so. Danke. Ja, aber du darfst es jetzt, du darfst das alles nicht aus dem Ruder kommen lassen. Bau bloß keinen Scheiß und mach keine krummen Sachen. Das ist das Allerwichtigste erstmal für dein Leben. Das Allerwichtigste. Nicht, dass du irgendwann im Jugendknast landest. Ja. Weißt du? So. Und das Zweite ist, handel mit deiner Mutter immer Regeln aus und dann halte dich dran. Du kannst dir aushandeln vorher, aber dann musst du dich auch dran halten. Wenn dir 8 zu früh ist, dann sag ihr vorher, ich möchte lieber um 9 kommen. Und dann rede mit ihr und rede und rede und dann kommst du aber auch um 9. Okay. Wenn ihr beide überhaupt nicht zurechtkommt, es gibt so Beratungsstellen, wo Eltern mit ihren Sprösslingen mit ihren Kindern hingehen können. Würdest du da mal mit deiner Mutter hingehen, wo so ein Typ dann sitzt, so wie ich, und das hier mal zu dritt so redet? Ja. Würdest du machen? Ja. Wäre vielleicht auch mal ein Weg. Ja. So, jetzt gibst du mir nochmal deine Mutter, die Melanie, Maurice. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja. Also Melanie, es ist ja schon ein netter Kerl. Ja, es ist also so. Also er hat manchmal, das kommt mir so vor, als wenn er einen Anfall hat oder was, und er ist da nicht zurechnungsfähig. Ja, du musst mal vielleicht ein bisschen berücksichtigen, ist auch ein scheiß Alter, so mit 13, da fängt die Pubertät an. Wir waren das aber alle mal. Ja, klar. So, ja? Da hat er mir gerade noch einen Hinweis gegeben, wo ich schutzig wurde, nämlich der Stiefvater. Der wohnt nicht hier, der wohnt um die Ecke. Aber der ist oft bei euch. Der kommt vorbei und... Und da kann er nicht so mit. Nee, so. Er konnte bis jetzt noch mit keinem Mann, mit dem ich zusammen war. Mhm. Ja, also kann man ja auch, muss man auch vorsichtig mit umgehen. Weißt du, ich hatte so gerade den Eindruck, dass man den Burschen schon erreichen kann, wenn man ordentlich mit ihm redet. Du darfst natürlich auch nicht zu sehr auf ihn draufhauen. Nein, aber gestern so zum Beispiel, vor einer guten Woche ist das da mit dem Mädchen in Paderborn passiert. Wir wohnen also 50 Kilometer von Paderborn entfernt. Klar, hast du Angst, ist völlig klar. So, das Mädchen wohnt in Paderborn und ist da in Warstein gefunden worden, oder am Möhnesee. Mhm. Ja, und jetzt heißt es ja nicht, dass der Täter aus Warstein oder aus Paderborn kommt. Mhm. Er kann ja auch hier aus meiner Umgebung kommen. Mhm. Aber er kann sich nicht in meine Lage reinversetzen. Mhm. Ja? Er denkt immer, ich mache da irgendwie so einfach... Ja, er denkt natürlich, dass du Druck auf ihn ausüben möchtest und dass du ihn zu sehr in die Enge drängst und so weiter. Also, ich fände ganz gut, das hab ich ihm gerade auch gesagt, wenn ihr beiden mal zusammen zu einer Beratungsstelle gehen würdet. Da sind wir auch schon gewesen. Und dann geht's da noch mal hin. Dann gehen wir da nochmal hin. Ja, dann geht ihr nochmal hin. Dass ihr beiden, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr beide, dass das möglich ist, dass ihr zueinander kommt. Weil ich glaube, dass man mit ihm reden kann. Klar. Das kann man. Und dass der auch pfiffig ist und auch weiß, dass er da keine Scheiße bauen darf. Dass er sich sein Leben dann verbaut. Ja, aber wenn er mit denen weiter rumhängt, mit den Kollegen da bei dem einen, zum Beispiel, der hat noch 2 Brüder und da ist die Mutter weg, der Vater ist alleine mit den Kindern und ist... Die meiste Zeit ist er in der Gaststätte und die Kinder sind sich selbst überlassen. Mhm. Und der Junge, also sein Kumpel, der hat auch schon mal, wo er mit ihm alleine war, mit meinem Sohn, hat er dann auch geweint und hat gesagt, ohne Mutter ist das gar nicht so cool, wie du denkst. Mhm. Nur halt, dann skippt er halt jetzt vor mir oder vor anderen nicht zu. Da sagt er, das ist super cool, wir können tun und lassen, was wir wollen, wir können kommen, wann wir wollen. Weißt du, nur dass die Freunde aus einer Problemfamilie kommen, ist ja noch kein Grund, ihm zu verbieten, mit den Freunden Kontakt zu haben. Um Gottes Willen, nein. Wirklich nicht, das ist ja nur nicht schlimm. Ich verstehe deine Sorge, wenn es natürlich da in kriminelle Aktionen dann endet. So sieht das aus. Ich würde dir gerne auch nochmal meine Psychologin geben, ja. Dass sie dir vielleicht auch mal eine Beratungsstelle in deiner ja. Nähe nennt und vielleicht auch nochmal einfach grundsätzlich nochmal ein paar Tipps ja. So aus der fachkundigen Seite, von der sachkundigen Seite ja. gibt. Ja. So, jetzt grüßt du nochmal herzlich den Maurice. Alles und hoffe, dass ihr beide euch zusammenrauft. Ja. Und denn die Zeiten im Heim sind sicher nicht so rosig, Maurice. Ja, er denkt, da gibt's nur Taschengeld und nur Ausgang. Du wirst dich wundern. So, meine Lieben, wir rufen gleich nochmal zurück. Alles klar, danke dir. Ja? Tschüss, Melanie. Jo, tschüss. Ciao. 0800 220 50. 50. Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade sagen, das war jetzt der Jüngste. Das stimmt aber nicht. Der Jüngste war bisher 11 Jahre, der hier bei mir angerufen hat. Ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, weswegen er angerufen hat. Ich glaube, es waren Schulprobleme. Und da hat er sich hier gemeldet. Markus. Markus ist 26. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Markus. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Also, ich bin Soldat. Mhm. Ich war von März bis Juli letzten Jahres im Einsatz in Afghanistan, in Kunduz. Mhm. Und habe nach meinem Einsatz, also 3 Monate nachdem ich wieder zu Hause war, erfahren, dass meine Ex-Verlobte, also jetzt Ex-Verlobte, mir fremdgegangen ist. Während du in Afghanistan warst? Währenddessen ich in Afghanistan war, genau. Mhm. Sie hat es mir teilweise gebeichtet, beziehungsweise ich musste ihr alles so ein bisschen aus der Nase ziehen. Sie hat von sich aus angefangen, davon zu erzählen, oder bist du eher irgendwie auf die Schliche gekommen? Eher auf die Schliche gekommen damit. Durch was? Irgendwelche Indizien? Nein, also ich fange mal von Anfang an. Ja. Sie hat mich immer in die Kaserne gefahren, sonntags, weil sie dann das Auto brauchte. Und sie hat dann noch ganz kurz gesagt, ich liebe dich und etc. pp. Und dann darauf den Dienstag rief sie mich an und sagte zu mir so, ja, ich muss mit dir nochmal sprechen. Da warst du aber schon zurück, aus Afghanistan. War ich schon wieder zurück, ja genau. Und dann rief sie mich Dienstag an, ich muss noch mal mit dir reden. Und ich denke so, okay, weil wir hatten auch vorher Streit gehabt an diesem Wochenende in Klein. Und dann dachte ich, okay, dann klären wir das nochmal. Und dann kam sie halt dann Dienstag dann zu mir in die Kaserne und sagte mir dann, ja, also jetzt kurz und knapp, ich mach Schluss. Und ich war sehr baff. Mhm. Das war für mich ein Schock, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das kommt. Und das heißt, sie hat sich richtig verliebt in dieser Zeit, während du weg warst? Nein, verliebt nicht. Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es nicht verliebt war. Aber sie ist mir halt immer fremdgegangen. Das ist auch ein guter Freund von mir. Das auch noch? Also, ja, das auch noch. Und das ist es ja eben. Also ein sehr guter Freund? Nein, sehr guter nicht. Also ein guter Bekannter oder sowas? Ein guter Bekannter, genau. Also ja. von unserem Freundeskreis. Mhm. Und ja, dann sagte mir das halt und ich war halt so geschockt und konnte halt nichts sagen. So. Und ich habe dann darauf in der Woche dann zu ihr gesagt, weil wie sie jetzt halt alles so gesagt hat, habe ich zu ihr gesagt, weil ich habe immer ein Gefühl, dass da noch irgendetwas ist. Und dann sagt sie, nein, was soll denn da sein? Ich sag, du brauchst mich nicht anzulügen. Dann sage ich, ich merke es, heimlich ist mir irgendetwas. Mhm. Und dann sagt sie, nein. Und sie hatte mich dann halt an einem Freitag dann nochmal abgeholt und sagte, ja, ich muss nur mal mit dir reden. So. Und dann hat sie halt gesagt, so, ja, ich muss dir was sagen, ich bin dir einmal fremdgegangen. Mhm. So, und dann habe ich dann halt so gefragt, mit wem, und dann sagte sie, ja, das geht dich überhaupt nichts an und es ist auch egal, wer es ist. Ich sage, nein, sag ich, ich möchte es gerne wissen. Mhm. So, und sagt, ja, du kennst ihn auch, ich sage, sag mir doch mal bitte einen Namen. Und okay, dann warst du dann irgendwann raus. Dann war ein Teil davon raus, genau, ein Teil. Und dann hat sie es mir dann auch gesagt, den Namen, und ich war äußerlich sehr cool. Also ich war halt jetzt, also innerlich war ich auf 370. Und deshalb wollte sie Schluss machen, weil sie fremdgegangen war? Nein, sie hat ja schon Schluss gemacht, an dem Dienstag. Bitte? Das ist es ja. Ich sag, sie hatte mich ja, sie war ja am Dienstag bei mir in der Kaserne. Mhm. Und dann hatte sie ja Schluss gemacht. Und haben wir ja nochmal drüber geredet. Ja. Und dann darauf den Freitag in dieser Woche hat sie halt nochmal mit mir geredet, weil ich ihr halt am Donnerstag gesagt habe. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Aber der Grund für sie, dass sie Schluss gemacht hat, war, dass sie fremdgegangen war. Ja. Oder warum hat sie Schluss gemacht? Ja, weil sie halt damit nicht mehr leben konnte. Weil sie damit nicht leben konnte, okay. So, wie viel Mal ist sie fremdgegangen? Einmal? Nein, das ist es ja. Wie viel Mal? Viermal. Immer mit demselben? Immer mit demselben. Du bist heute mit der Frau nicht mehr zusammen? Nein. Mhm. Also, ihr wart verlobt, das heißt, ihr wart vorher wie lange zusammen? Also wir waren zu dem Zeitpunkt, wo wir verlobt waren, ein Jahr. Ein Jahr, das ist natürlich hart. Ja, es ist hart, es war auch relativ früh, aber... Naja, ich meine so, dann geht man in Auslandseinsatz so, ja. Und dann ja, zack, ist die Verlobte weg. Du hast vorher war alles in Ordnung bei euch? Ja, war sogar alles in Ordnung. Sie war, natürlich hat sie das nicht akzeptiert, dass ich gehe. Aber ich habe ihr von Anfang an unserer Beziehung, habe ich ihr gesagt, dass ich in den Einsatz gehen werde oder muss oder wie auch immer. Und natürlich, klar, sie hat das verdrängt, erstmal ein halbes Jahr lang. So, um natürlich, umso näher es kam, umso mehr Angst hatte sie. Ja. Dann hat man natürlich, wir sind noch zusammengezogen und sie war halt relativ allein, weil sie ist halt, zu dem Zeitpunkt war sie 18. Ja, ach so. Also auch sehr, sehr jung. Ja. Ja, halt reif, aber sehr, sehr jung. So, jetzt liegt die ganze Sache aber schon ein halbes Jahr zurück, ne? Ja, fast, ja. Fast. Du rufst mich jetzt an, warum? Ja, warum? Das ist eigentlich das, ich liebe sie auf eine Art und Weise noch. Habt ihr denn noch Kontakt? Ja, sie hatte mir, seit Weihnachten will sie mich wieder zurückhaben. Ach so, und du sagst, du liebst sie auf eine Art und Weise noch. Was heißt das, auf eine Art und Weise? Ja, wie soll ich das sagen, dass diese ganze Vergangenheit, die war sehr, sehr schön, definitiv. Mhm. Aber das Problem ist, das habe ich auch ihr gesagt, sie hat mir nicht das Herz gebrochen, sie hat es mir zerschmettert, weil sie auch genau wusste, weil ich habe es vorher auch erlebt, 2-3 Mal, dass mir die Frauen fremdgegangen sind. Ich weiß auch nicht warum, ob es an mir liegt. Sie hat aber inzwischen dann keinen anderen Freund gehabt oder hat keinen Freund im Moment. Also sie hatte, nachdem wir auseinander waren, hatte sie ihn noch. Ihn doch. Für 2 Monate noch, das hat sie mir noch gesagt. Und wie gesagt, seit Weihnachten schreibt sie mir ständig Nachrichten, dass ihr alles leid tut. Und sie würde gerne wieder zurückkommen. Und dass sie mich wieder zurückhaben möchte. Und ich habe gesagt, so, sie hat mir das Herz zerschmettert. Und das ist für mich das Entscheidende. Sie wusste auch, das ist ja auch das. Aber dann wäre es ja klar. Ja, so, aber so klar ist es ja dann wiederum doch nicht. Wenn dein Herz komplett zerschmettert ist, dann wäre für dich das kein Thema. Dann würdest du sagen, nein, tschüss, lass mich in Ruhe. Ja, es ist aber immer einfach gesagt, es getan. Das ist sehr, sehr schwierig für mich, weil ich versuche das jetzt, oder ich habe das jetzt in diesem letzten halben Jahr versucht zu verarbeiten. So gut wie möglich. Und viele haben auch gesagt, so, lasse ich. Sage, ich lasse auch. Weil Aber es beschäftigt dich trotzdem, dass sie dir schreibt. Und irgendwas ist in dir, was sagt, ja, vielleicht doch nochmal. Nee, ja, das ist es eben. Ich bin mir da selber nicht sicher. Das ist das. Naja, wenn man sich nicht sicher ist, dann gibt es also eine ganz kleine Stimme so in einem tief drin, die sagt, ja, vielleicht können wir es nochmal versuchen. Wenn es daneben auch 1000 andere Stimmen gibt, die sagen, nee, lass es sein. Ja. Irgendwie so eine Mischung. Genau, richtig. Und das ist das, was wo jetzt, sag ich mal, meine Gefühle so hin und her schwappen. Das ist dann, dann denke ich mir, an manchen Tagen ist es auch was relativ schön, wenn sie da wäre. Also du hast die Frau vorher schon sehr, sehr, sehr gemocht, sehr geliebt. Ja. Und das war schon gut mit euch beiden. Das war perfekt eigentlich. Wieso hat die das denn dann getan? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn so ein langer März, Juli, gut, das ist schon eine lange Zeit, dann das ist schon schlimm dann auch. Man hat auch Angst als Angehöriger. Aber warum hat sie es getan? Ja, also ich habe sie gefragt und sie sagte, weil sie allein war, weil sie bei ihr die Decke auf den Kopf gefallen ist und mit nichts mehr klarkam. Und ich habe auch zu ihr gesagt, weil sie sonst jedes Mal immer zu den, das heißt, zu den Eltern gelaufen ist, aber immer mit denen darüber gesprochen hat. Mhm. Du weißt du, Markus, die ist ja nun wirklich auch noch sehr jung oder war auch sehr jung voriges Jahr. Ja. Das entschuldigt vielleicht so ein bisschen ein Verhalten. Wenn das jetzt eine 27-jährige Frau wäre, dann finde ich, hätte das noch ein ganz anderes Gewicht. Ja, natürlich. Ein bisschen entschuldigt das. Also ich relativiere es mal ein klein wenig. Mhm. Wenn das vorher eine tolle Beziehung war und sie jetzt wirklich da zu Kreuze kriecht und wahrscheinlich schämt die. Und man muss ihr ja noch angerechnen, dass sie auch Schluss gemacht hat, weil sie nicht damit leben konnte mit der Lüge. Mit der Lüge, ne? Und es ist nicht aus einer Verliebtheit entstanden, sonst wäre sie ja mit dem Typ zusammen. Ein bisschen war sie mit dem zusammen, hast du gerade gesagt, aber das war wohl nichts Dolles. Nee, also anscheinend ja nicht. Ja. Sie hatte mir geschrieben, ja, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, aber in dem Sinne interessiert es mich ja auch nicht, weil es tut mir in dem Sinne ja noch mehr weh. Wenn sie mir weißt du, dann versuch es doch nochmal. Was hast du denn zu verlieren? Was hast du denn? Du bist frei im Moment, du hast keine Freundin? Nein. Irgendwas ist da, was euch vielleicht noch verbindet? Dann ja, viel. Ja, sogar viel. Dann gib euch doch nochmal eine Chance. Ja. Danach, vielleicht weißt du es hundertprozentig, nee, es geht nicht. Ja, was spricht dagegen? Es, es, ich das dagegen, weil sie wusste ganz genau, wie ich Fremdgehen hasse. Mhm. Weil ich tue es selber nicht. Und ja klar, da müssen wir jetzt gerade drüber reden. Das ist jetzt, der Fall ist schlimm und der Fall ist gewichtig. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Es ist nur die Frage, ob man nach so einem Fall dann nochmal eine Chance gibt. Weißt du, da können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Das musst du irgendwie, wie stark dieses Gefühl vielleicht dann doch noch ist. Und dann würde ich immer sagen, Mensch, mach es doch nochmal. Vielleicht kann man dir das Vertrauen wieder aufbauen. Ja, das ist es ja eben. Du wirst es merken, du merkst es dann, ob es funktioniert. Das, jetzt spekulierst du nur. Ja. Jetzt lass mich aber bitte am Ende nochmal eine Frage stellen. Wie war es in Kundus? Ja. Ich sage mal spaßeshalber Bombenstimmung. Nein, also es war sehr stressig. Also hattest du wirklich Angst auch um deine Gesundheit und dein Leben? Angst keine. Ich hatte nur Respekt vor allem das, was dort auf mich zukam. Mhm. Also ich habe mir selber gedacht, wenn ich Angst habe oder wenn man allgemein Angst hat, braucht man dort nicht hingehen, weil man weiß ganz genau, wie die Gefahr dort ist. Das weiß jeder. Das weißt du, das weiß jeder andere. Wie siehst du denn, du warst ja nun wirklich vor Ort, wie siehst du den Bundeswehreinsatz dort? Ist der sinnvoll oder ist es eigentlich, kann man gar nichts groß bewirken? Ich sag mal, auf diese kurze Dauer her, also die ich jetzt da war oder die auch meine anderen Kameraden sind, auf diese kurze Dauer erlebst du ja nicht so viel, dass du sagen kannst, okay, er ist sinnvoll, er ist nicht sinnvoll. Was ich trotzdem sagen kann, für mich persönlich, er ist teilweise sinnvoll. Mhm. Weil wenn man sieht, mit welchen Menschen man konfrontiert wird oder diese Armut, die dort ist, ja. Da lernt man sein Leben mal zu schätzen, was man hier eigentlich hat. Ja. Und sinnvoll auch für die Menschen dort unten, der Einsatz? Für die Afghanen selber. Ja, natürlich, nicht nur für deine Lebenseinschätzung. Nein, für die klar. Also ich kann dir ein kleines Beispiel nennen. Wenn du denen einen Kuli schenkst oder eine Käppi, die freuen sich darüber, wie wenn ich dir ein Fernseher schenke oder ein Auto schenke. Mhm. So freuen sie sich. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist, ja. Glaubst du an einen Frieden in Afghanistan? Nein. Glaube ich nicht. Also das ist meine persönliche Meinung, obwohl ich selber dort war, aber meine persönliche Meinung ist, verstehe. Nein. So, Markus, ich finde, du solltest eurer Liebe nochmal eine Chance geben. Und damit ich werde mit ihr darüber nochmal reden, aber es wird definitiv nicht einfach werden. Das glaube ich. Alles Gute wünsche ich dir und euch. Gut. Tschüss. Tschüss, Domian. Tanja ist hier. Tanja ist 27. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Tanja. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's mehr oder weniger um Beziehungsprobleme. Ich habe irgendwie das Pech, dass die Männer mir ständig wegrennen. Die Männer rennen von dir weg? Ja, ich weiß auch nicht. Den letzten hatte ich vor 2 Wochen. Ja. Und ja, der hat sich auch nie wieder blicken lassen, so wie fast alle anderen. Also ich muss dazu sagen, ich bin eine, die spricht die Männer an auf der Straße, in der U-Bahn, beim Einkaufen, je nachdem, egal wo sie sind. Ach so, du machst das ja offensiv. Ja, also ich mache da gar keinen... Also wenn man als Mann ganz ordentlich und brav in der U-Bahn sitzt, dann kann es sein, dass Tanja sich neben einen setzt und sagt, hey, komm doch mal mit, lass uns was trinken oder so. Warum nicht, ja. Warum nicht, natürlich, warum nicht. Wie viele Männer sind schon weggelaufen? Einige. Wie lange warst du denn mit dem letzten, der jetzt vor 2 Wochen weggelaufen ist, wie lange warst du mit dem zusammen? Ich würde sagen, einen ganzen Tag. Ach so. Und das war's dann auch schon. Ja. Hast du den sehr verschreckt und der hatte keinen Bock auf dich? Dann würde ich nicht von weglaufen reden. Es ist schon mehr passiert. Es ist an dem einen Tag schon viel mehr passiert. Ja. Was ist denn da passiert? Sag uns wir hatten auch Sex miteinander. Gleich am ersten Tag? Ja. Da bist du so rangegangen? Ja. Wo hattet aber ihr... Ist ja nicht schlimm. Also nein. Ich brauche sowas auch. Überhaupt nicht. Wo habt ihr denn Sex gehabt? Bei mir zu Hause. Du hast ihn mit nach Hause genommen? Ja. Bist du denn so eine Granate, dass die Jungs wirklich auf dich abfahren? Also ich habe keine Probleme mit jemandem mit nach Hause zu nehmen und die kommen auch gerne mit. Nee, ich meine so... Mein Problem ist halt, die kommen dann nicht wieder. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich meine so vom Äußeren, bist du so eine, sagen wir Mann, das ist ein Modeltyp, die... Nein, eigentlich genau das Gegenteil. Ich bin nicht unbedingt ein Modeltyp. Ich bin klein, ich bin gerade mal 1,58 und wieg auch mehr als 100 Kilo. Also 110 Kilo bringe ich schon auf die Waage. 110 Kilo? Mhm. Dann bist du wirklich eine mutige junge Frau. Viele würden dann ja irgendwie ein bisschen vielleicht Hemmungen haben oder so. Finde ich gut, dass du dich da so verhältst. Nee, da habe ich schon Selbstbewusstsein. Nur mein Problem ist halt, die bleiben nicht, ne? Wie oft ist das schon passiert, dass du Leute so auf der Straße angesprochen hast und dann du also nur einen Tag Leute mit denen? Ja, Leute auf der Straße ansprechen, damit habe ich überhaupt keine Probleme. Jedes Mal, wenn ich draußen bin oder so und da gefällt mir jemand, quatsch ich den einfach an, nimm mir seine Nummer mit und dann läuft auch schon mal mehr. Wie viele Männer hattest du denn leider schon? Leider kann ich keinen halten. Das habe ich schon, das habe ich nur mittlerweile kapiert. Wie viele Männer, ja. Wie viele Männer hattest du denn schon? Also, ja, jetzt werde ich ganz verlegen. Einige viele. Das, davon gehe ich aus. Ich will knallharte Zahlen hören, Tanja. Also mein schwarzes Buch ist voll. Dein schwarzes Buch ist voll. Das sagt mir jetzt auch nicht viel aus. Sind das? Ja. Wir versuchen uns mal an die Zahl ranzutasten. Du bist 27 Jahre alt. Richtig, ja. Hattest du bisher Sex mit über 20 Männern? Auf jeden Fall. Über 50 Männern? Bestimmt, ja. Über 100 Männern? Also ich muss dazu sagen, seit 5 Jahren ist das so der Fall bei mir. Ja. Kommen wir an die 100 ran? Bestimmt. Das ist schon eine ganze Menge. Und immer so Kurzzeitgeschichten? Ja, das längste waren halt mal 3 Tage, sage ich mal. Das ist natürlich krass. Wir haben dann 3 Nächte miteinander verbracht und dann hat er sich auch nicht wieder gemeldet. Vielleicht liegt es daran, und die hast du alle von dir aus angesprochen? Ja. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die denken, das macht die nur, damit ich die schnelle Nummer haben kann. Und die sind deshalb überhaupt nicht interessiert an einer längeren Beziehung. Vielleicht solltest du es mal langsamer angehen. Und nicht so offensiv. Ja. Ich würde dir auf keinen Fall sofort mit nach Hause nehmen. Bist du wahnsinnig oder bist du sexsüchtig? Also ich brauche das schon. Also ja. Ich bin davon nicht abgeneigt. Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße anspreche und auch gern seine Nummer haben würde, dann stelle ich mir schon vor, Mensch, wäre doch schon toll, wenn der heute noch bei mir wäre. Ja, aber dann wunderst du dich, dass die gleich wieder abhauen. Das ist doch klar, dass es für die dann eine reine Sexgeschichte ist. Ja, wenn du vielleicht ist ja der Mister richtig irgendwann mal dabei. Ja, aber der müsste richtig, wird auch denken, Mensch, die quatscht mich auf der Straße an und die nehme ich gleich mit nach Hause. Der geht es doch nur um Sex, denkt der Mister richtig dann auch. Und dann sagt er, okay, dann geht es mir auch nur um Sex und tschüss. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Also ich hatte mal einen Typ, der hat dann irgendwie durch Zufall meine Freundin getroffen. Mhm. Und das hat sie mir dann im Nachhinein erzählt. Der hat ihr dann erzählt von wegen, ja, der Sex ist ja ganz toll und so, aber die Olle, also ich in dem Sinne, die hat ein ganz weit ausgebreitetes Loch und so. Mhm. Ja. Ja, gut, aber vielleicht liegt es auch daran. Ja, nee. Also deine Sehnsucht geht in die Richtung, du hättest gerne eine Beziehung. Ja. Das heißt, du willst gerne mit einem Typ richtig und länger zusammen sein. Ja, der auch mal öfter kommt als nur einmal. Ja, davon gehe ich jetzt auch aus. Ja, dann muss man da mit Geduld rangehen. Dann gehst du eben nicht sofort in die Kiste mit den Typen. Da sparst du dich ein bisschen auf und lernst sie erstmal kennen, damit die das auch merken, dass es dir darum nun in erster Linie erstmal nicht geht, sondern vielleicht auch darum, einen kennenzulernen. Aber was ist, wenn ich jetzt 2 Wochen warte, ne? Sagen wir, ich warte 2 Wochen und dann rennt er mir doch wieder weg, wenn wir Sex hatten. Lebensrisiko. Was meinst dann du? Dann kann ich auch gleich mit dem in die Kiste, dann brauche ich ja, 2 Wochen warten. Ja, aber Tanja, du möchtest einen Freund haben. Alle von uns kennen das Spielchen, dass man sich erstmal so an jemanden annähern muss und dass man Vertrauen bekommt, jemanden kennenlernen, Gespräche und weiß ich was alles. Das ist alles kompliziert, das dauert halt eine Weile. Dass man das nie mit einer 100-prozentigen Versicherung kriegt, dass es dann auch klappt, ist auch klar. Aber man muss sich darauf einlassen, man muss es versuchen. Wenn du gleich in die Kiste gehst, ist es der Killer letztendlich. Damit ist fast schon sicher, dass da nie was Längeres draus wird. Es sei denn, eine etwas längere Sexgeschichte. Aber selbst die funktioniert ja bei dir nicht, ne? Nee, das war ich ja. Also dein Tipp wäre jetzt wirklich, den Mann erstmal kennenzulernen, zappeln zu lassen, sage ich jetzt mal. Ach ja, gar nicht jetzt so böse zappeln zu lassen. Einfach kennenzulernen, einfach mal ein bisschen kennenlernen. Damit der merkt, dass du ein guter Typ bist. Und dass du den auch etwas näher kennenlernst und nicht, dass es nicht nur um Sex geht. Ja, du bist jetzt ein bisschen skeptisch, ne? Ja, naja. Aber wie machen denn das deine Freundinnen? Also ich habe auch eine Freundin, die hat mit ihrem Freund gleich beim ersten Mal, sag ich jetzt mal, miteinander Also die waren gleich beim ersten Mal miteinander im Bett. Kann man auch machen. Die sind bis heute zusammen, die sind jetzt schon 8 Jahre zusammen. Klar, geht natürlich auch, gibt's auch alles. Aber so der eher übliche Weg ist, also, dass man sich so ein bisschen annähert und dass es zum Sex erst nach einer Weile kommt. Weil sonst spielst du immer dein gleiches Spielchen, dein gleiches Ritual. Sex und Tschüss und dann sind die wieder weg. Signalisierst du denen dann, dass du ein bisschen an was Längerem interessiert bist? Mhm. Nee, frage ich dich. Zeigst du denen das dann so, dass du gerne ein bisschen länger mit denen Kontakt hättest? Naja, was heißt zeigen? Ich sag's halt, ne? Also, du sagst, also ich würde dich schon gerne mal wiedersehen und so. Das war ja ganz nett mit dir. Ich glaube, wie du das jetzt geschildert hast, denken die Jungs alle, da kriege ich schnell eine billige Nummer. Mhm. Du musst dich schon ein bisschen rarer machen. Und ein bisschen interessanter für die Jungs. Glaube ich. Und mit ein bisschen mehr Geduld an die ganze Sache rangehen. Und dann unterhalten wir uns in einem halben Jahr nochmal. Ja, aber wenn ich jetzt warte, bis mich jemand anspricht, ich glaube, da kann ich lange warten. Nee, nein, missverstehe mich nicht. Ich finde das ja gut, dass du eine offensive junge Frau bist. Du sollst ja ansprechen. Aber alles vorsichtig und gar überhaupt nicht gleich mit dem Hintergrund, heute gehe ich mit dem in die Kiste. Hm. So, jetzt habe ich dir gesagt, was ich sagen kann. Ja, das würde ich einfach schwer fallen, weil mich schwer fallen, weil ich so überhaupt nicht kenne. Trainieren. Da musst du mal raus. So wie du es bisher gemacht hast, damit bist du ja nicht zufrieden. Nee, das stimmt. So, also musst du mal einen neuen Weg gehen. Und wenn der auch ein bisschen schwierig ist, aber so ist es halt. Hm? Viel Glück wünsche ich dir. Okay. Tanja, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Dann. Tschüss. Hier ist Mayra. Mayra ist 30. Hallo Mayra. Ja, hallo Domian. Über was reden wir? Also, ich habe ein Riesenproblem. Es geht wegen meinem Ex-Mann. Der hat vor 3 Jahren, wo ich mich von ihm getrennt habe, und dann hat er, während wir miteinander geschlafen haben, hat er Videoaufnahme von uns gemacht und davon wusste ich erstmal überhaupt nicht. Und jetzt vor kurzem ist es hier rausgekommen und das hat eine Frau und die hat das hier im ganzen Dorf verbreitet. Wie hat die das verbreitet? Also ich weiß nicht, wie sie auf diese Video gekommen ist. Und die hat das hier erstmal Freundeskreis am meisten gezeigt und seitdem ich das gehört habe, ich krieg kein Auge zu und ich bin fix und fertig mit den Nerven. Also ich weiß nicht, was sie damit erreichen will. Und ich habe auch ein Telefonat mit der geführt und ich habe gesagt, wieso sie das macht und so. Also diese Frau kann man überhaupt nicht ernst nehmen, wieso die das überhaupt mit mir macht. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie diese Frau an diese Videos gekommen ist. Also ich denke mal, durch meinen Ex-Mann, die will das auch nicht sagen, von wo sie diese Video hat. Weil vor 3 Jahren hat das mein Ex-Mann im Internet überall rausgebracht. Durch Anwalt hat er das irgendwie sein lassen, hat er das nicht mehr... Ach so, das ist im Internet schon mal veröffentlicht worden. Im Internet hat er das einmal... Ja cool, da kann sie es ja auch im Internet haben. Weil das war ja ganz kurz im Internet. Ja gut, aber... An meisten Verwandten und so weiter hat er gezeigt, damit er mich irgendwie klein kriegt, dass ich wieder zurück zu ihm komme. Mhm. Aber ich habe gesagt, nee, ich gebe nicht auf, ich gehe nicht mehr zurück. Der hat mich während der Ehe auch öfter geschlagen, misshandelt. Und diese Frau, die das jetzt da rumreicht? Ja, das ist von meinem Freund, jetzigen Freund, die Schwiegerin. Die Schwägerin? Achso, und die hat was gegen eure Beziehung? Die hat von Anfang an gegen unsere Beziehung gehabt. Und die war von Anfang an, wollte sie, dass wir auseinanderkommen. Aber ich habe immer gesagt, komm, lass die. Aber irgendwann verliert man die Kontrolle. Da kann ich mir fast vorstellen, dass das ein Straftatbestand ist, was die da macht. Ich war, glauben Sie mir, heute so fix und fertig. Ich wollte sie umbringen. Ich habe einen Baseballschläger genommen. Ich bin bei ihr vor. Das ist nun nicht die Lösung. Ich wollte sie kaputt machen. Ich war fix und fertig. Okay, du solltest zur Polizei gehen. Ich bin danach zur Polizei hingegangen. Ich habe Polizei auch erzählt. Ich weiß nicht, was ich mache. Was haben die Leute bei der Polizei gesagt? Bei der Polizei gesagt, ja, Anzeige haben die aufgenommen, wie das passiert ist und ob ich von diesem Video wusste, dass mein Mann das aufgenommen hat und alles. Aber ich meine, das bringt gar nichts. Ja. Ich bin so fix und fertig, ich habe zu dem Polizei heute auch gesagt, ich bringe diese Frau einfach um. Ja. Die guckt mich ins Gesicht, die grinst mich an. Mhm. Ich sage, du hast Spaß daran. Ich habe sie ganz vernünftig gefragt, bitte gib mir dieses Video. Ja, ich verstehe deinen Zorn, aber ich hoffe, dass du das nur so dahin sagst, weil das... Ich hoffe nicht, dass du es ernst meinst. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß es aber hundertprozentig, dass du das nicht ernst meinen darfst. Ich habe immer meinen Freund... Mayra, meine Sendung ist gleich vorbei. Leg mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay. Bis gleich, tschüss. In der Technik Henrik Hage und Gero Kuntermann. Morgen 1 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss.